Es sei Haftbefehl wegen mehrfachen versuchten Mordes erlassen worden, teilte die ermittelnde Polizei aus Münster sowie die Staatsanwaltschaft in Essen mit. Der 50-jährige Mann, der in der Silvesternacht seinen Wagen auf seiner Fahrt in Bottrop und in Essen aus Fremdenhass mehrfach auf feiernde Menschen zugesteuert haben soll, sitzt demnach in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird weiter ermittelt. Ob er in der Zwischenzeit ein Geständnis abgelegt oder sich zu seinem Motiv geäußert habe, wollte die Staatsanwaltschaft Essen gegenüber der Nachrichtenagentur dpa allerdings nicht sagen. Die Behörden sprachen von einem, Zitat, gezielten Anschlag, und auch Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul, CDU, hatte bei seinem Besuch an einem der insgesamt 4 Tatorte bereits am Neujahrstag gesagt, es hätte die klare Absicht von diesem Mann gegeben, Ausländer zu töten. Allerdings, so Reul heute beim Radiosender WDR5, gebe es bislang keine Hinweise auf Kontakte des tatverdächtigen Deutschen zur rechtsextremen Szene. Bisher überhaupt keinen, aber da muss man sehr behutsam sein. Kriminalpolizeiliche Ermittlungen heißt immer, die brauchen auch Zeit, die müssen alles genau analysieren. Also bisher haben sie keinen Ansatzpunkt gefunden, dass dieser Mann irgendwelche Verbindungen hat oder dass er selber in irgendwelchen rechtsradikalen Kreisen sich bewegt. Es scheint eher zu sein, aber vorsichtig scheint, sage ich, dass das jemand ist, der aus einer persönlichen Betroffenheit und Unmut heraus dann Hass auf Fremde entwickelt hat. Nach Informationen des Nachrichtenmagazins Der Spiegel soll der Mann in einer seiner Vernehmungen gesagt haben, die vielen Ausländer seien ein Problem für Deutschland, das er lösen wolle. Den Behörden war er im Vorfeld der Tat nicht bekannt. Es liegen aber wohl Erkenntnisse darüber vor, dass der Mann in der Vergangenheit wegen einer psychischen Erkrankung behandelt wurde. Die Zahl der Opfer ist zwischenzeitlich auf 8 Personen gestiegen, darunter auch 2 Kinder im Alter von 4 bzw. 10 Jahren. Die meisten von ihnen kamen aus Afghanistan und Syrien. Die Frau, die in der Nacht lebensgefährlich verletzt wurde, befindet sich nach einer Notoperation inzwischen außer Lebensgefahr. Die Taten in Bottrop und Essen haben jedoch gerade auch in den sozialen Netzwerken für große Diskussionen gesorgt, genauso wie die Geschehnisse im bayerischen Amberg. Für NRWs Innenminister Herbert Reul bedeutet dies eine große gesellschaftliche Herausforderung. Mich bedrückt am meisten, dass wir im Grunde von Woche zu Woche auch einen Debattenwechsel haben. Mal ist es der Hass auf Ausländer, die Menschen dazu veranlasst, Gewalt anzuwenden. Mal ist es der Hass auf irgendwas anderes. Es gibt in dieser Gesellschaft im Moment, und das bedrückt mich am meisten, zu viele von unterschiedlichen Motivlagen her, die meinen, sie hätten das Recht, Gewalt anzuwenden und damit Probleme zu lösen. Das ist ein Irrtum.